Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Saram Ilbo veröffentlichte die Bureau Solidarität vom 15. Juni und 4. Oktober am 17. Januar eine Erklärung über die politische Lage und forderte, eine überparteiliche Regierung zu bilden, die dazu fähig ist, die Macht des Volkes zu verwirklichen, die langen sozialen Übelstände zu beseitigen und die gemeinsamen Nord-Süd-Erklärungen vom 15. Juni und 4. Oktober durchzusetzen.